Kapitel 20. Es ist ein... Von Halle nach Leipzig ist es nicht weit. Trotzdem erscheint uns die Fahrt im November 2021 endlos. Ein Besuch am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie steht an. Diverse Kooperationen sind zu besprechen. Es soll auch um Bad Dürrenberg gehen. Da brennt uns natürlich die Frage unter den Nägeln, ob es Neuigkeiten hinsichtlich der Identität des mutmaßlichen Schamanenkindes gibt. Ein wenig ist es wie die Fahrt zur Geburtsklinik. Erfahren wir endlich, ob es ein Mädchen oder ein Junge war? Was aber, wenn es schiefgegangen ist und selbst das Felsenbein nicht genügend verwertbare DNA lieferte? Bei den Knochen eines halbjährigen Kindes, die 9000 Jahre in der Erde ruhten, keine Undenkbarkeit. Ein Gedanke, den wir zu verdrängen suchen. Das wäre zu frustrierend. Erst hatten wir uns schweren Herzens abgefunden, nie herauszufinden, wer das Kind war. Dann kam der Fund seines Felsenbeins und die Hoffnung loderte auf. Doch nicht, um endgültig erstickt zu werden. Auch Archäologen haben Gefühle. Noch mehr treibt uns die Frage um, ob es sich um das Kind der Schamanin handelt. Mutter und Kind in einem Grab, das klingt nach der naheliegendsten Option. Zumal dann auch die Erklärung für den fast zeitgleichen Tod der beiden auf der Hand läge. Wie sagte der Anthropologe Kurt W. Alt? Ein schlechter Winter, eine längere Phase des Hungerns, könnte unsere Heldin mit ihrer Infektionsgeschichte im Oberkiefer in Gefahr bringen. Was wird da erst eine Schwangerschaft mit ihr gemacht haben? Und trotzdem hat sie das Kind zur Welt gebracht und es noch über Monate versorgt. Raubte das Stillen ihrem Körper die letzte Kraft? Der Tod der Mutter könnte den Tod des Kindes nach sich gezogen haben. Oder war sie bei der Geburt gestorben und hatten ihre Leute versucht, den Säugling zu retten? Der aber war kränklich und starb Monate später, woraufhin man das Grab öffnete und ihn zu seiner Mutter legte, um die beiden für alle Ewigkeit zu vereinen. Und wenn es ihr Kind war, was war dann mit dem Vater des Kindes? Hatte er versucht, es großzuziehen und das Grab geschaufelt? War er es, der dem Baby die Kette mit den winzigen Gyraulus-Schnecken um den Hals legte? Gab er den beiden seine Kranichdose voller Pfeilspitzen mit, damit diese auch in der Geistersphäre geschützt waren und auf Jagd gehen konnten? Welch ein Schicksal barg das Grab? Und wenn es nicht ihr Kind ist? Wir sehen uns an. Dann fängt das Rätsel erst richtig an.